dem Vaterland gedient. Anstatt die Wellen hochzupeitschen, dass auch der letzte grundlos sind, dass wir der Feinde Lüge schlucken, wird ewig unsere Schande sein. Wie lange noch wollen wir uns zucken und mit Wonne und Selbsthass sein? Wie lange noch?